Erster, ich sagte, hört zu, ihr Anführer von Israel. Ihr müsst wissen, was richtig ist. Zweiter, ihr hasst das Gute. Ihr liebt das Böse. Ihr seid sehr böse zu den Menschen. Dritter, ihr esst mein Volk. Ihr macht ihre Knochen kaputt. Ihr kocht sie wie Fleisch. Vierter, dann ruft ihr zu Gott. Aber er antwortet nicht. Ihr habt böse Dinge getan. Fünfter, die Propheten lügen. Sie wollen nur essen. Wenn sie nichts bekommen, machen sie Krieg. Sechster, es wird Nacht für euch. Ihr seht keine Bilder mehr. Die Sonne geht unter. Siebter, die Wahrsager schämen sich. Gott spricht nicht mehr mit ihnen. Sie sind traurig. Achter, ich habe viel Kraft von Gott. Ich sage dem Volk, ihr macht Fehler. Neunter, hört zu, ihr Anführer. Ihr hasst das Recht. Ihr macht alles Gute kaputt. Zehnter, ihr baut die Stadt Zion mit Blut. Ihr seid sehr ungerecht zu Jerusalem. Elfter, die Richter wollen Geld. Die Priester wollen Lohn. Alle denken, Gott hilft uns. Zwölfter, darum wird Zion ein Feld. Jerusalem wird kaputt sein. Alles wird ein Wald.